Nach dem deutlichen Minus an den amerikanischen Börsen infolge der Marktturbulenzen in China wiesen mehrere republikanische Präsidentschaftskandidaten der Obama-Regierung die Schuld zu. Carly Fiorina, die ehemalige Vorstandsvorsitzende des Computerunternehmens Hewlett-Packard, kritisierte zudem im konservativen Nachrichtensender Fox News die amerikanische Notenbank, die mit ihrer Niedrigzinspolitik Mitschuld an der Entwicklung trage. Sie halte den kräftigen Kurssturz von zeitweise 5,75% beim Leitindex Dow Jones für gerechtfertigt. Der Milliardär und republikanische Präsidentschaftsbewerber Donald Trump, der bei den Umfragewerten derzeit vorn liegt, kritisierte die engen finanziellen Verbindungen der USA nach China, dessen Wirtschaft sich negativ entwickelt habe. Er habe es schon lange gesagt, China stehle US-Jobs und amerikanisches Geld. Man müsse vorsichtig sein, China wolle das Land niedermachen. Niemand in Amerika habe ein Rezept dagegen. I've been telling everybody for a long time, China's taking our jobs, they're taking our money. Be careful, they'll bring us down. You have to know what you're doing. We have nobody that has a clue. Auch Chris Christie, republikanischer Gouverneur von New Jersey, meldete sich zu Wort, die Obama-Regierung habe zu viele Schulden gemacht, China halte große Mengen an US-Staatsanleihen, das mache die USA angreifbar. Marktbeobachter halten es aufgrund der fortgesetzten Marktprobleme in China für sehr unwahrscheinlich, dass die US-Notenbank wie ursprünglich erwartet den US-Leitzins im kommenden Monat anheben wird.